Abschnitt 27 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel. Genesung. Es ist wieder Herbst. Es ist ein klarer Novembermorgen, als Arvid Falk sich von seiner jetzt eleganten Wohnung in der großen Straße zu der Mahnschen Mädchenpension am Markt Karls des VIII. Begibt, in der er als Lehrer der schwedischen Sprache und Geschichte seinen Unterricht beginnen soll. Er hat die Herbstmonate gut benutzt, um sich wieder in die zivilisierte Gesellschaft hineinzufinden, hat dabei erfahren, was für ein Barbar er auf seinen Streifzügen geworden ist. Er hat seinen Räuberhut abgelegt und sich einen neuen, hohen angeschafft, der anfangs nicht recht sitzen bleiben wollte. Er hat sich Handschuhe gekauft, war aber so verwildert, dass er 15 antwortete, als ihn die Verkäuferin nach seiner Nummer fragte. Alle Verkäuferinnen hatten darüber gelächelt. Die Mode hat sich sehr verändert, seit er sich seine letzten Kleider kaufte. Und er glaubt, ein Stutzer zu sein, wie er da durch die Straßen geht. Und er spiegelt sich dann und wann in einem Schaufenster, um nachzusehen, ob alles gut sitzt. Jetzt geht er auf den Trottoir vorm dramatischen Theater auf und ab und wartet, dass die Uhr der Jakobikirche 9 schlägt. Er fühlt sich unruhig und belästigt, ganz als gehe er selbst in die Schule. Das Trottoir ist zu kurz und er glaubt, wie ein Hund an einer Kette zu laufen, wenn er auf seinen Spuren umkehrt und umkehrt. Einen Augenblick denkt er ernstlich daran, seinen Spaziergang auszudehnen, weit auszudehnen, denn er weiß, dass man nach Lilians kommt, wenn man die Straße weitergeht, und erinnert sich des Morgens, als dasselbe Trottoir ihn aus der Gesellschaft, die er floh, hinausführte, hinaus in die Freiheit, die Natur und die Sklaverei. Die Uhr wird 9. Er steht im Flur, die Türen zum Schulsaal sind geschlossen. Im Halbdunkel sieht er so viele Kinderkleider an den Wänden hängen. Hüte, Boas, Häubchen, Kapuzen, Handschuhe, Muffe liegen auf den Tischen und in den Fensternischen. Und auf dem Boden stehen ganze Regimenter Knöpfstiefel und Gummischuhe. Aber es riecht nicht nach feuchten Kleidern und nassem Leder wie im Flur des Reichstags oder beim Arbeiterverein Phoenix oder... Ah, da zog ein Duft wie von frisch gemähtem Heu vorbei. Er kam bestimmt von jenem kleinen Muff, weiß wie eine junge Katze, mit schwarzen Noppen und blauseidenem Futter, mit hängenden Trotteln. Er konnte es nicht unterlassen, sie in die Hand zu nehmen und das Parfüm New Mown Hay zu riechen. Da öffnet sich die Flurtür und herein tritt ein kleines, 10-jähriges Mädchen, von der Jungfer begleitet. Es sieht den Lehrer mit großen, furchtlosen Augen an und macht einen kleinen, koketten Knicks, den der Lehrer beinahe verlegen mit einer Verbeugung beantwortet, über die die kleine Schönheit lächelt. Und die Jungfer auch. Sie kommt zu spät. Das scheint sie aber nicht zu erschrecken, denn sie lässt sich von der Jungfer die Überkleider und Überschuhe ausziehen, mit einer so ruhigen Miene, als sei sie zu einem Ball gekommen. Da, welcher Laut aus den Zimmern! Es klopft in seiner Brust. Was war das? Ah, das war ja die Orgel, die alte Orgel, ja, und ein ganzes Heer von Kinderstimmen singt, Jesu, lass mich stets beginnen. Es ist ihm schlecht zumut, und er muss an Borg und Isaak denken, um seine Fassung wiederzugewinnen. Da aber wird es noch schlimmer. Vater unser, der du bist im Himmel, Herrgott, ja, das alte Vater unser. Es ist lange her. Es wird so still. So still, dass man das ganze Heer kleiner Köpfe sich erheben und Kragen und Schürzen knittern hört. Dann werden die Türen geöffnet und ein ganzes Blumenbeet junger Mädchen von 8 bis 14 Jahren wogt hin und her. Er fühlt sich verlegen und hat eine Empfindung, als sei er ein ertappter Dieb, als die alte Vorsteherin ihm die Hand reicht und ihn willkommen heißt. Da kommt das Blumenbeet in Bewegung und man flüstert und wechselt Blicke und tuschelt. Jetzt sitzt er an dem einen Ende eines langen Tisches, von 20 frischen Gesichtern mit fröhlichen Blicken umgeben, 20 Kinder, die den bittersten Kummer des Erdenlebens, die Demütigungen der Armut nie kennengelernt haben. Sie begegnen seinen Blicken kühn und neugierig. Er aber ist verlegen, bis er sich zusammennimmt. Dann aber ist er bald intim, mit Anna und Charlotte und Georgine und Lisa und Harry. Der Unterricht wird zum Vergnügen. Er lässt 5 Grade sein und Ludwig der 14. und Alexander dürfen große Männer bleiben, wie alle, die Erfolg gehabt haben. Die Französische Revolution war ein schreckliches Ereignis, bei dem der edle Ludwig der 16. und die tugendhafte Marie Antoinette ein unglückliches Ende fanden und so weiter. Als er nachher ins Kollegium für Heulieferung der Kavallerieregimenter hinaufging, fühlte er sich ganz warm und verjüngt. In diesem Kollegium, wo er den Konservativen las, saß er bis 11 Uhr. Dann ging er in die Kanzlei für Branntweinherstellung. Dort aß er Frühstück und schrieb zwei Briefe an Borg und Struve. Schlag 1 ist er in der Abteilung für Besteuerung Verstorbener. Dort kollationiert er eine Vermögensaufnahme, an der er 100 Kronen verdient. Bis zum Mittagessen hat er noch so viel Zeit übrig, dass er eine Korrektur der durchgesehenen Auflage des Forstgesetzes lesen kann, die er herausgibt. So wird die Uhr 3. Wer dann über den Ritterhausmarkt geht, wird auf der Brücke einen jungen Herrn treffen, der eine wichtige Miene macht, Papierrollen in den Taschen trägt und die Hände auf dem Rücken kreuzt. Er wandert gemach dahin, neben einem alten, magern, grauhaarigen Herrn in den 50ern. Das ist der Aktuar für die Verstorbenen. Alle, die innerhalb der Zölle der Stadt sterben, müssen dem Mann angeben, was sie besitzen. Danach nimmt er seine Prozente. Einige sagen, das sei seine Beschäftigung. Andere meinen, er repräsentiere die Erde und solle nachsehen, dass die Toten nicht etwas mitnehmen, da doch alles ein Darlehen ohne Prozente ist. Genug, er ist ein Mann, der sich mehr für die Toten als für die Lebenden interessiert, und darum befindet sich Falk in seiner Gesellschaft zu wohl. Und er hängt an Falk, weil dieser Münzen und Autographen sammelt, wie er selbst, und weil er so frei von Opposition ist, was junge Leute so selten sind. Jetzt gehen die beiden alten Freunde ins Restaurant Rosengren, wo sie ziemlich sicher sind, keine jungen Leute zu treffen, und wo sie von Numismatik und Autographie sprechen. Darauf trinken sie Kaffee in einem Sofa des Cafés Rüdberg und sehen Münzkataloge durch bis 6 Uhr. Da kommt die offizielle Postzeitung und sie lesen die Ernennungen. Jeder ist glücklich in der Gesellschaft des anderen, denn sie geraten nie in Streit. Falk ist so frei von Ansichten, dass er der liebenswürdigste Mensch geworden ist und darum von Vorgesetzten und Kameraden geliebt und geschätzt wird. Manchmal bleiben sie sitzen und essen dann ein wenig in der Hamburger Börse und nehmen dann einen Magenbitter im oberen Keller, vielleicht auch zwei. Wenn man sie dann um 11 Uhr Arm in Arm angetrippelt kommen sieht, hat man wirklich einen netten Anblick. Falk ist auch oft bei Denés und Soupers in Familien, in die ihn Borgs Papa eingeführt hat. Die Damen finden ihn interessant, aber sie wissen nie, wie sie mit ihm daran sind, denn er lächelt stets und sagt ihnen angenehme Bosheiten. Wenn er aber Familienleben und Gesellschaftslüge satt hat, dann geht er ins Rote Zimmer. Dort trifft er den schrecklichen Borg, seinen Bewunderer Isaac, seinen heimlichen Feind und Neider Strube, der nie Geld hat, und den sarkastischen Selen, der ganz allmählich seinen zweiten Erfolg vorbereitet, nachdem alle seine Nachahmer das Publikum an die neue Manier gewöhnt haben. Lundell, der das religiöse Gebiet verlassen hat, seit sein Altarbild fertig ist, ist ein fetter Epikuräer geworden, der nur ins Rote Zimmer kommt, wenn er umsonst essen und trinken muss. Er lebt jetzt von Porträts, eine Arbeit, die zahllose Einladungen zu Diners und Soupers zur Folge hat. Wie Lundell behauptet, sind diese Gesellschaften notwendig, um die Charaktere zu studieren. Olle, der noch beim Ornamentbildhauer arbeitet, ist nach seiner großen Niederlage als Politiker und Redner düster und menschenfeindlich geworden und will die früheren Kameraden nicht genieren, sondern weidet allein für sich. Falk ist feurig und wild, wenn er ins Rote Zimmer kommt, und Borg glaubt, große Ehre mit ihm einzulegen. Ja, er ist ein wahrer Sapeur, dem nichts heilig ist. Außer der Politik, an die rührt er nie. Sieht er dann aber, während er zur Belustigung der anderen seine Raketen abbrennt, durch die Tabakswolken den düstern Olle auf der anderen Seite des Saals, dann wird er finster wie eine Nacht auf dem Meer. Und dann gießt er große Quantitäten starker Getränke in sich hinein, als wolle er ein Feuer löschen oder verbrennen. Seit einiger Zeit hat sich aber Olle nicht mehr gezeigt. Ende von Abschnitt 27.